Abschnitt 25 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sandra Schmidt. Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 von Hugo Friedländer. Abschnitt 25, die Ermordung der Medizinalrätin Molitor, Teil 1. Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor auf der Promenade in Baden-Baden. Der Hauptprozess. Dem Fortschritt der Kultur ist es zu danken, dass Kapitalverbrechen sich allmählich vermindern. Das Leben eines Menschen gilt jetzt mehr als vor etwa 100 Jahren. Wenn auch die Verbrecherwelt nicht ausstirbt, so werden doch Morde nicht mehr so häufig begangen als zur Zeit unserer Großeltern und Urgroßeltern. Eine große Erregung bemächtigt sich der gesitteten Menschheit, wenn die Kunde von einem Morde, dem größten Verbrechen, das das Strafgesetzbuch kennt, ruchbar wird. Es war daher naturgemäß, dass, als am Abende des 6. November 1906 auf der Promenade in Baden-Baden die Medizinalrätin Molitor meuchlings erschossen wurde, das Verbrechen in der ganzen Kulturwelt das größte Aufsehen erregte. Die Erregung war umso größer, da der Verdacht der Täterschaft auf den Schwiegersohn der 62 Jahre alten Medizinalrätin, den Universitätsprofessor und amerikanischen Rechtsanwalt Dr. Jur Karl Hau fiel. Die Medizinalrätin Molitor hatte ein Vermögen von fast 1 Million. Sie bewohnte mit ihrer damals noch unverheirateten Tochter Olga in dem idyllisch gelegenen, feinen Badeort Baden-Baden eine prächtige Villa und gehörte zu den Honoratioren des Badeortes, in dem bekanntlich auch im Winter viele Kurgäste weilen. Viele reiche Familien wohnten ständig in Baden-Baden. Es herrscht daher auch im Winter ein sehr geselliges Leben. Im Frühjahr 1901 weilte die Medizinalrätin Molitor mit ihren damals noch unverheirateten Töchtren Lina und Olga in Ajaccio, Insel Korsika. Dort gesellte sich zu den Damen der 20-jährige Student Karl Hau. Dieser, der schon als blutjunger Gymnasiast ein sehr ausschweifendes Leben geführt und dadurch üble Folgen davongetragen hatte, war auf ärztliches Anraten nach Ajaccio gekommen. Es gelang ihm sehr bald, das Herz der damals 25 Jahre alten Lina Molitor zu erobern. Er hielt um die Hand der jungen Dame an. Allein mit Rücksicht auf seine große Jugend und den Umstand, dass er sich noch in den ersten Semestern befand, wurde er von der Medizinalrätin Molitor abgewiesen. Hau wusste aber Fräulein Molitor zu überreden, sich auf ein Sparkassenbuch 2000 Mark zu verschaffen. Mit diesem Gelde reisten die beiden jungen Leute heimlich ab, angeblich um sich trauen zu lassen. Sehr bald müssen wohl die jungen Leute zu der Überzeugung gelangt sein, dass ihrer Eheschließung unüberwindbare Hindernisse entgegenstanden. Frau Medizinalrätin Molitor erhielt eines Tages aus Realp am St. Gotthard ein Telegramm, in dem angezeigt war, ihre Tochter habe aus Verzweiflung auf sich geschossen und liege schwer verwundet danieder. Die alte Medizinalrätin eilte an das Krankenbett ihrer Tochter, die nach kurzer Zeit genas. Um nun die Ehre ihrer Tochter zu retten, willigte Frau Molitor in die Heirat. Das junge Paar begab sich nach der Hochzeit sehr bald nach Washington. Es lebte von den Unterstützungen der beiderseitigen Eltern, denn Hau hatte noch 6 Semester zu studieren. Nach bestandenem Examen wurde Hau, der der deutschen, englischen, französischen und italienischen Sprache in Wort und Schrift vollkommen mächtig ist, Privatsekretär des ottomanischen Generalkonsuls in Washington, Dr. Schönfeld. In dessen Begleitung fuhr er 1903 nach Konstantinopel, um die dortigen Handelskreise für die Weltausstellung in St. Louis zu interessieren. Er hatte aber mit seiner Mission wenig Erfolg. Als er nach Washington zurückgekehrt war, wurde er bei dem höchsten Gerichtshof in Washington als Rechtsanwalt zugelassen und assoziierte sich mit dem amerikanischen Rechtsanwalt Yanahan. Er wurde außerdem als außerordentlicher Professor für römisches Recht an die George Washington Universität in Washington berufen. Im Auftrage der amerikanischen Standard Oil Company und einer amerikanischen Elektrizitätsgesellschaft war er wiederholt in Konstantinopel. Er soll aber dort wiederum keine Erfolge gehabt haben. Seine Schwiegermutter hatte seiner Frau einen Scheck von 65.000 Mark überwiesen. Diesen hatte er sich kurz vor seiner Abreise nach Konstantinopel, wo er sich einige Monate aufhielt, auszahlen lassen. Dies Geld soll er fast vollständig in Konstantinopel verbraucht haben. Professor Dr. Howe war in Washington eine allgemein beliebte Persönlichkeit. Er wurde Mitglied des ersten Clubs in Washington und New York. Im Cosmos Club lernte er den Präsidenten Roosevelt sowie ferner Morgan, Rockefeller, Harriman und andere kennen. Howe soll in Konstantinopel ein derartig ausschweifendes Leben geführt haben, dass die Türken daran Anstoß nahmen und die besseren Kreise der türkischen Hauptstadt sich von ihm zurückzogen. Am 17. Oktober 1906, vormittags gegen 9:30 Uhr, trat in das Fremdenbüro einer großen Wiener Bank ein hochgewachsener, elegant gekleideter Mann. Er sprach Englisch und Französisch und nannte sich Dr. Karl Howe. Er wies einen auf 400 Pfund lautenden Scheck der Londoner Bank Brown, Shipley und Co. vor und wünschte, ihn ausgezahlt zu erhalten. Da an der Echtheit der Unterschrift nicht zu zweifeln war, wurden dem Mann 9.592 Kronen anstandslos gezahlt. Zwei Tage später erhielt die Bank ein Telegramm des Londoner Bankhauses Brown, Shipley und Co., in dem angezeigt wurde, dass der Scheck dem wirklichen Dr. Karl Howe auf der Reise von Konstantinopel nach Wien im Orient-Expresszug gestohlen worden sei. Die Depesche kam selbstverständlich zu spät, der Scheck war bereits gezahlt. Die Wiener Bank erstattete dem Sicherheitsbüro der Wiener Polizeidirektion unverzüglich Anzeige. Das Sicherheitsbüro stellte fest, dass am Morgen des 17. Oktober gegen 8 Uhr vormittags mit dem aus Konstantinopel eingetroffenen Orient-Expresszug ein Reisender angekommen sei, auf den die Personalbeschreibung des Präsentanten des Schecks genau passte. Der Mann war nur etwa 2 Stunden aus dem Bahnhof gegangen und hatte alsdann die Reise nach Deutschland fortgesetzt. Er hatte in Frankfurt am Main den Zug verlassen. Dem Personal des Orient-Expresszuges war von einem Diebstahl keine Anzeige gemacht worden. Professor Dr. Howe, dies war der geheimnisvolle Scheckeinlöser in Wien, war direkt nach Baden-Baden gereist. Dort weilte in der Villa ihrer Mutter, Frau Dr. Howe, mit ihrem kleinen Töchterchen. Professor Dr. Howe fuhr sogleich mit Frau, Kind und seiner Schwägerin Olga nach Paris und nahm dort im Hotel Regina Wohnung. Bald darauf erhielt die alte Medizinalrätin aus Paris ein Telegramm folgenden Inhalts. »Komme mit nächstem Zuge. Paris. Olga sehr krank. Lina.« Frau Molitor reiste sofort ab. Als sie in der französischen Hauptstadt anlangte, war niemand zu ihrem Empfange auf dem Bahnhof. In großer Angst fuhr sie nach dem Hotel Regina. Zu ihrer großen Freude war Olga Molitor vollständig gesund. Die Kinder wunderten sich aber über das plötzliche Erscheinen der Mutter, denn sie hatten kein Telegramm gesandt. Letzteres war gefälscht. Die alte Geheimrätin befürchtete, das Telegramm sei von jemandem gesandt worden, der die Absicht habe, in ihrer Villa in Baden-Baden einen Einbruchsdiebstahl zu begehen. Sie kehrte deshalb sehr bald mit ihrer Tochter Olga nach Baden-Baden zurück und erstattete dort wegen des gefälschten Telegramms Anzeige. Professor Dr. Howe fuhr mit Frau und Kind nach London. Er wollte nach kurzem Aufenthalt in der Hauptstadt Großbritanniens nach Washington reisen. Da erhielt er plötzlich von dem Direktor der Standard Oil Company ein Telegramm folgenden Inhalts. »Kommen Sie sofort nach Berlin. Strengste Verschwiegenheit. Eile dringend notwendig.« Howe reiste sogleich ab, Frau und Kind in London zurücklassend. Er fuhr aber nicht nach Berlin, sondern nach Frankfurt am Main. Dort weilte er mehrere Tage, fragte den Hotelportier, wo es schöne Weiber gebe, und bestellte sich bei einem Friseur einen falschen Bart und eine Perücke. Inzwischen besuchte er in Gesellschaft von Halbweltdamen Theater, Konzerte und Zirkus und lebte in Saus und Braus. Nach Fertigstellung des Bartes und der Perücke reiste er nach Baden-Baden. Am Spätnachmittag des 6. November 1906 klingelte es in der Villa Molitor am Telefon. Ein Dienstmädchen fragte, wer da sei. »Hier Postvorsteher Graf«, war die Antwort. »Ich lasse die Frau Medizinalrätin bitten, sofort nach dem Postamt zu kommen. Das Aufgabeformular der gefälschten Depesche hat sich gefunden.« Die alte Medizinalrätin ließ dem Postvorsteher sagen, sie werde am Vormittag des folgenden Tages zur Post kommen. Sie sei erkältet und wolle deshalb bei dem unwirschen Wetter in so später Abendstunde nicht noch einmal ausgehen. »Es ist aber dringend notwendig, dass die Frau Medizinalrätin noch heute, und zwar möglichst sofort, kommt«, wurde zur Antwort gegeben. Darauf kleidete sich die Medizinalrätin an. Ihre Tochter Olga war bei einer benachbarten Familie zum Tee. Um nicht allein über die dunkle Promenade zu gehen, holte die alte Dame ihre Tochter ab. Als beide Damen die Lindenstaffel passierten, krachte plötzlich ein Schuss. Er traf die alte Medizinalrätin in den Rücken und durchbohrte ihr das Herz. Die alte Dame fiel lautlos zur Erde. Sie war sofort tot. Eine Anzahl Leute hatten Professor Dr. Howe an diesem Tage mit falschem Bart und Perücke in Baden-Baden gesehen. Dieser Mann war nach der Ermordung der Medizinalrätin spurlos verschwunden. Es wurde sofort festgestellt, dass weder das Aufgabeformular der gefälschten Depesche gefunden worden sei, noch dass Postvorsteher Graf die Medizinalrätin nach dem Postamt bestellt hatte. Das Mädchen, das am Telefon gesprochen, behauptete mit vollster Bestimmtheit, sie habe am Telefon genau die Stimme des Professors Dr. Howe erkannt. Da man wusste, dass Frau Howe mit ihrem Kinde in London weilte, wurde sofort an die Londoner Polizei depeschiert und um Festnahme des Howe gebeten. Diese erfolgte sogleich. Howe wurde sehr bald ausgeliefert und in das Untersuchungsgefängnis nach Karlsruhe gebracht. Er bestritt mit vollster Entschiedenheit, den Mord begangen zu haben. Anfang Juni 1907 hatte Frau Howe mit ihrem Gatten eine längere Unterredung im Untersuchungsgefängnis. Die unglückliche Frau sagte dem Howe, sie könne es nicht überleben, dass in öffentlicher Gerichtssitzung ihre Familienverhältnisse vor aller Welt erörtert werden. Auch sei sie der Meinung, dass Howe ihre Mutter erschossen habe. Sie wolle sich deshalb das Leben nehmen. 2 Tage darauf ertränkte sich Frau Howe im Pfäffikoner See bei Zürich. Am 17. Juli 1907 begann die öffentliche Verhandlung wieder Professor Dr. Howe vor dem Großherzoglichen Schwurgericht zu Karlsruhe. Die Anklage war wegen Mordes aufgrund des Paragraphen 211 des Strafgesetzbuches erhoben. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Dr. Eller. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Dr. Bleicher. Die Verteidigung führte, und zwar als Wahlverteidiger, Rechtsanwalt Dr. Dietz, Karlsruhe. Die Verhandlung, die 5 volle Tage dauerte, wurde in der ganzen Kulturwelt mit größter Spannung verfolgt. Der Angeklagte war ein großer, schlanker, bartloser junger Mann von 26 Jahren. Sein dunkles Haupthaar war bereits etwas gelichtet. Man sah es ihm an, dass er sehr ausschweifend gelebt hatte. Er machte den Eindruck eines jungen Theologen. Man konnte ihn auch für einen Schauspieler halten. Er stand zumeist mit gekreuzten Armen auf der Anklagebank und trug eine geradezu erstaunliche Ruhe zur Schau. Er war am 3. Februar 1881 als Sohn des Direktors der Vorschussbank zu Bernkastel geboren und katholischer Konfession. Er wurde von 4 Gendarmen auf die Anklagebank geführt. Howe unterhielt sich zunächst lächelnd mit seinem Verteidiger. Alsdann setzte er sich ein goldenes Pincenez auf und betrachtete sich mit auffallender Seelenruhe das im Gerichtssaale herrschende Getriebe. Auf dem Zeugentisch stand in einem mit Spiritus gefüllten Glasbehälter das Herz der ermordeten Medizinalrätin. Es war genau zu sehen, dass die Kugel mitten durch das Herz gegangen war. Die Vernehmung des Angeklagten gestaltete sich folgendermaßen. Angeklagter, bekennen Sie sich schuldig, Ihre Schwiegermutter erschossen zu haben? Nein. Sie geben aber zu, am Tage des Mordes, den 6. November 1906, in Baden-Baden gewesen zu sein. Jawohl. Zu welchem Zwecke sind Sie nach Baden-Baden gekommen? Darüber verweigere ich die Aussage. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte der Angeklagte, seine Mutter sei gestorben, als er 3 Jahre alt war. Sein Vater habe zum 2. Male geheiratet. Er habe das Gymnasium in Köln bis zur Obertertia, alsdann das Gymnasium zu Trier besucht und dort mit der Note gut das Abiturientenexamen gemacht. Alsdann habe er 4 Semester in Freiburg und 1 Semester in Berlin studiert. Sie sollen schon als Gymnasiast in Köln viel mit Frauenzimmern verkehrt und üble Folgen davongetragen haben. Nach einigem Zögern. Darüber verweigere ich die Antwort. Sie sollen auch in Trier und auch als Student sehr opulent gelebt und ganz besonders viel mit Frauenzimmern verkehrt haben. Nach einigem Zögern. Ich will das nicht bestreiten. Augenscheinlich infolge Ihres ausschweifenden Lebenswandels haben Sie, als Sie in Berlin studierten, einen heftigen Blutsturz bekommen. Jawohl. Die Ärzte hielten den Blutsturz für so bedenklich, dass sie Sie nach Ajaccio auf der Insel Korsika schickten. Jawohl. Wie alt waren Sie damals? 19 Jahre. Wie hoch war Ihr Monatswechsel? Das ist mir nicht mehr genau in Erinnerung. So ungefähr. Etwa 150 bis 200 Mark. Sie waren auch in Monaco und haben dort gespielt. Jawohl. Haben Sie gewonnen oder verloren? Gewonnen. In Ajaccio haben Sie die Familie Molitor kennengelernt. Jawohl. Sie haben trotz Ihrer Jugend sofort um die Hand Ihrer späteren Frau, des Fräuleins Lina Molitor, angehalten, aber abschlägigen Bescheid erhalten. Jawohl. Da Sie aber trotzdem von Fräulein Lina Molitor nicht abließen, verlobte Frau Medizinalrätin Molitor ihre Tochter Lina mit einem Offizier. Sie wussten jedoch, die junge Dame schließlich zu bewegen, 2000 Mark auf ein Sparkassenbuch abzuheben und alsdann mit ihr zu flüchten. Jawohl. Der Angeklagte erklärte alsdann auf Befragen des Vorsitzenden, dass er über seine Beziehungen zu seiner späteren Frau die Aussage verweigere. Sie sind selbst Rechtsanwalt. Vielleicht werden Sie einsehen, dass es nicht in Ihrem Interesse liegt, auf alle Fragen die Antwort zu verweigern. Der Angeklagte schwieg und gab im weiteren Verlauf zu, dass er und seine spätere Frau in Realp beschlossen hatten, sich zu erschießen, da sie einsahen, dass ihrer Verheiratung unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen. Seine Frau hatte sich in die Seite geschossen. Er habe infolgedessen an Frau Molitor und an seinen Vater telegrafiert. Frau Medizinalrätin Molitor sei sehr bald in Realp erschienen und habe schließlich in die Heirat gewilligt. Er sei alsdann mit seiner Frau nach Washington gegangen, um dort seine Studien zu vollenden. Er habe in der Hauptsache internationales Recht studiert. Er sei nach Washington gegangen, weil dies der Sitz des Präsidenten und der meisten Regierungsbehörden sei. Nachdem er seine Examina bestanden, sei er zunächst Sekretär des ottomanischen Generalkonsuls in Washington, Dr. Schönfeld, geworden. In dessen Begleitung sei er im Jahre 1903 nach Konstantinopel gegangen, um die türkische Regierung und die dortigen Industriellen für die Weltausstellung in St. Louis zu interessieren. Er habe aber keinen Erfolg gehabt. Nachdem er nach Washington zurückgekommen war, sei er, obwohl er noch nicht amerikanischer Bürger war, beim höchsten Washingtoner Gerichtshof als Rechtsanwalt zugelassen worden. Er habe sich mit einem amerikanischen Rechtsanwalt namens Yenahan assoziiert. Gleichzeitig sei er zum außerordentlichen Professor für römisches Recht der George Washingtoner Universität berufen worden. Diese seine Lehrtätigkeit habe er mit Unterbrechungen 3 Jahre lang ausgeübt. Er sei im Auftrage einer amerikanischen Elektrizitäts- und einer amerikanischen Gesellschaft für den Bau von Kriegsschiffen in Konstantinopel gewesen. Er habe in Konstantinopel keine Erfolge gehabt. Die Geschäfte wären gute gewesen. Es habe aber damals eine Spannung zwischen Washington und Konstantinopel geherrscht. Die amerikanische Regierung hatte ihren Gesandten in Konstantinopel zum Botschafter ernannt, ohne sich mit der türkischen Regierung vorher in Verbindung zu setzen. Der Angeklagte gab im Weiteren zu, dass er in Konstantinopel überaus luxuriös gelebt habe. Ein Milliardär kann ja vielleicht so üppig leben, aber ein studierter Mann, der aus ganz kleinlichen Verhältnissen hervorgegangen ist, hätte sich doch ein wenig mehr nach seinen Vermögensverhältnissen richten müssen. Das lag an den amerikanischen Verhältnissen. Sie sind doch aber kein Amerikaner. Die 4 Jahre, die ich in Amerika lebte, sind auf meine Lebensweise nicht ohne Einfluss gewesen. Sie haben aber die Amerikaner weit übertroffen. Ein vernünftiger Amerikaner in Ihren Verhältnissen hätte zweifellos etwas eingeschränkter gelebt. Sie sollen in Berlin und auch in Wien und Budapest vielfach mit Weibern verkehrt haben. Sie haben selbst zugegeben, in Wien mit der Otero und anderen Frauen verkehrt zu haben. Der Angeklagte schwieg. Im weiteren Verlauf der Vernehmung gab er zu, dass, als er aus Konstantinopel abreiste, er all sein Geld ausgegeben hatte. Er besaß nur noch einen Scheck von 8000 Mark. Diesen habe er in Wien eingelöst. Er gebe zu, von Frankfurt am Main an die Wiener Bank telegrafiert zu haben. Der Scheck sei ihm gestohlen worden. Es war selbstverständlich ausgeschlossen, dass er das Geld noch einmal ausgezahlt erhalten hätte. Er bezweckte aber, einen neuen Scheckbrief zu erhalten. Jedenfalls war dies Verhalten ein unlauteres. Der Angeklagte schwieg. Der Angeklagte erzählte ferner, auf Befragen des Vorsitzenden, im Sommer 1906 sei er eine Zeit lang mit Frau, Kind und einem Kindermädchen in der Schweiz gewesen. Er gebe zu, auch dort mit seiner Familie sehr luxuriös gelebt zu haben. Das Geld, das sie auf den Scheck in Wien ausgezahlt erhalten hatten, es waren etwas über 8000 Mark, war damals ihr einziges Geld? Jawohl. Sie haben damals eine Zeit lang mit Frau und Kind bei ihrer Schwiegermutter in Baden-Baden gewohnt? Jawohl. Ende Oktober 1906 sind Sie mit Ihrer Frau, Kind und Ihrer Schwägerin, dem Fräulein Olga Molitor, nach Paris gereist? Jawohl. Hatten Sie Beziehungen zu Fräulein Olga? Darüber verweigere ich die Auskunft. War Ihre Frau eifersüchtig auf Ihre Schwägerin? Das weiß ich nicht. Wenige Tage nachdem Sie in Paris waren, kam an Ihre Schwiegermutter aus Paris nach Baden-Baden ein Telegramm folgenden Inhalts. Komme sofort nach Paris, Olga sehr krank, reise mit nächstem Zuge, Lina. Frau Molitor reiste sofort nach Paris und erfuhr hier, dass Olga nicht krank und das Telegramm gefälscht war. Haben Sie das Telegramm geschrieben? Darüber verweigere ich die Antwort. Große Bewegung im Zuhörerraum. Ich brauche wohl kaum darauf aufmerksam zu machen, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ob man etwas in Abrede stellt oder die Antwort verweigert. Sie haben bisher bestritten, das Telegramm geschrieben zu haben. Ich habe immer erklärt, bezüglich des Telegramms die Antwort zu verweigern. Es ist jedenfalls sehr verdächtig, dass Sie bezüglich dieses für das vorliegende Verbrechen so überaus wichtigen Telegramms weder die Verfasserschaft bestreiten noch zugeben, sondern die Antwort verweigern. Der Angeklagte schwieg. Ist es nicht in Paris zwischen Ihnen und Ihrer Frau, Ihrer Schwägerin Olga wegen, zu einer heftigen Eifersuchtsszene gekommen? Darüber verweigere ich die Auskunft. Dass Ihre Frau die Schreiberin des Telegramms war, ist doch wohl ausgeschlossen. Darüber verweigere ich auch die Auskunft. Ihre Schwiegermutter ist nun ärgerlich, dass sie durch eine gefälschte Depesche nach Paris gelockt worden sei, sehr bald mit ihrer Tochter Olga nach Baden-Baden wieder zurückgereist und hat dort auf dem Postamt nach dem Aufgeber der gefälschten Depesche Nachforschungen angestellt. Sie sind mit Frau und Kind nach London gefahren und haben dort im Cecil Hotel Wohnung genommen. Dort haben sie eine Depesche, unterschrieben Thies, erhalten. Die Depesche lautete: Kommen Sie unverzüglich nach Berlin, Diskretion notwendig, Eile geboten. Sie haben zugegeben, diese Depesche an sich gesandt zu haben, um Grund zu haben, noch einmal nach dem Kontinent zu reisen. Jawohl. Weshalb ließen Sie sich in London einen falschen Bart machen, fuhren aber nicht nach Berlin, sondern nach Frankfurt? Ich hatte in Frankfurt geschäftliche Beziehungen. Mit wem standen Sie in Frankfurt in geschäftlichen Beziehungen? Darüber verweigere ich auch die Auskunft. Es läge doch aber in Ihrem dringenden Interesse, hierüber Auskunft zu geben. Angeklagter schwieg. Im Hotel Englischer Hof in Frankfurt haben Sie den Portier gefragt, ob er Ihnen einige fesche Weiber besorgen könne. Am folgenden Tage haben Sie sich von einem Frankfurter Friseur einen falschen Bart und eine Perücke machen lassen. Nachdem Sie sich Bart und Perücke hatten anstecken lassen, sind Sie am 6. November nach Baden-Baden gefahren. Sie sind nachmittags in Baden-Baden angekommen und haben dort Ihr Gepäck auf dem Bahnhof aufgegeben. Sie sind nicht in ein Hotel gegangen, sondern haben an der Gepäckexpedition gesagt, Sie wollen abends weiterreisen. Bart und Perücke waren offenbar nicht gut gemacht, denn Sie sind mehrfach durch Ihren falschen Bart und Perücke in Baden-Baden beobachtet worden. Einem Schutzmann sind Sie derartig aufgefallen, dass er Ihre Persönlichkeit feststellen wollte. Sie haben auch zugegeben, Ihre Schwiegermutter am Spätnachmittag des 6. November 1906 ans Telefon gerufen zu haben. Sie haben sich als Postvorsteher Graf ausgegeben und Ihre Schwiegermutter aufgefordert, sofort nach dem Postamt zu kommen. Das Aufgabeformular des gefälschten Pariser Telegramms habe sich gefunden. Ihre Schwiegermutter ist der Aufforderung nach anfänglicher Weigerung nachgekommen. Sie kam mit ihrer Tochter Olga nach dem Postamt. Als die Damen in der Nähe der Lindenstaffel waren, krachte ein Schuss. Er traf Frau Molitor in den Rücken. Die alte Dame fiel lautlos zur Erde. Sie war sofort tot. In demselben Augenblick sah man einen großen, schlanken Mann eiligst nach dem Bahnhof laufen. Ich verweigere über die gesamten Vorgänge in Baden-Baden en bloc die Aussage. Große Bewegung im Zuhörerraum. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass, nachdem Sie das meiste zugegeben haben, Ihre heutige Erklärung auf die Richter, die an direkte Beweise nicht gebunden sind, einen schlechten Eindruck machen muss. Sie reisten nun, nachdem Ihre Schwiegermutter ermordet war, mit dem nächsten Zuge nach Frankfurt. Von dort telegrafierten Sie an Ihre Frau nach London, war nicht in Berlin, habe Geschäfte in Frankfurt abgemacht, komme sofort zurück. Während Sie in Frankfurt waren und sich wahrscheinlich auf die Ermordung Ihrer Schwiegermutter vorbereiteten, schrieb Ihre Frau an Ihre Mutter einen herzlichen Brief, in dem sie ihr Bedauern aussprach, dass sie sich den Strapazen einer so weiten Reise unterziehen musste. Ich frage Sie nun, was hat Sie veranlasst, nach Frankfurt zu reisen, sich dort einen falschen Bart und eine Perücke machen zu lassen und vermummt, das heißt mit falschem Bart und Perücke angetan, nach Baden-Baden zu reisen. Ich verweigere darüber die Antwort. Mit erhobener Stimme. Wenn Sie sich unschuldig fühlen, können Sie uns alsdann sagen, wer Ihre Schwiegermutter erschossen hat? Das weiß ich nicht. Was hat Sie veranlasst, Ihre Schwiegermutter unter falscher Angabe ans Telefon zu rufen und nach geschehener Tat fluchtartig Baden-Baden zu verlassen? Ich habe Baden-Baden nicht fluchtartig verlassen. Das wird von einer Reihe von Zeugen bekundet werden. Was hat Sie außerdem veranlasst, nach geschehener Tat Bart und Perücke von sich zu werfen? Darüber verweigere ich die Antwort. Wollen Sie etwa behaupten, Sie wären wegen Ihrer Beziehungen zu Ihrer Schwägerin Olga oder anderer in der vermummten Form nach Baden-Baden gekommen? Ich verweigere auf alle diese Fragen die Antwort. Sind Sie denn immer im Besitz Ihrer geistigen Kräfte gewesen? Jawohl, vollständig. Ihr Verteidiger hat das bezweifelt. Mein Herr Verteidiger hat überhaupt ein anderes Verteidigungssystem beobachtet als ich. Ihr Verteidigungssystem beschränkt sich darauf, auf die wichtigsten Fragen die Antwort zu verweigern. Man kann ein solches Verteidigungssystem als unklug, vielleicht aber auch als raffiniert bezeichnen. Sie werden jedenfalls zugeben, dass Ihr ganzes Vorgehen, die gefälschten Depeschen, Ihre Wiederabreise nach dem Kontinent, Ihre Vermummung, Ihre Reise nach Frankfurt am Main, nach Baden-Baden, Ihre fluchtartige Abreise von Baden-Baden, der Umstand, dass Sie nur noch wenig Geld hatten und all Ihre Geschäfte nicht zustande gekommen waren, doch ungemein verdächtig sind. Ich hatte noch viel Geld zu erwarten. Klammern Sie sich nicht an Nebensächlichkeiten. Ihre Frau hat im Übrigen einen Brief hinterlassen, in dem sie der Vermutung Ausdruck gibt, dass sie zeitweise geistesgestört seien. Aus dem von ihrer Frau entworfenen Testament, in dem sie unter anderem bestimmte, dass ihr Kind einen anderen Namen annehmen solle, gibt sie ziemlich unverhohlen der Überzeugung Ausdruck, dass sie für den Mörder ihrer Mutter gehalten hat. Wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, während meiner Untersuchungshaft mit meiner Frau eingehend zu sprechen, dann hätte ich ihr den unwiderleglichen Beweis geliefert, dass ich nicht der Mörder bin. Wollen Sie uns das nicht sagen? Sie haben auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Es läge in Ihrem dringenden Interesse, das, was Sie Ihrer Frau sagen wollten, jetzt hier anzugeben. Was ich meiner Frau sagen wollte, kann ich niemand anderem mitteilen. Verteidiger? Ich ersuche den Angeklagten zu fragen, ob er am 6. November einen Revolver bei sich gehabt hat. Darüber verweigere ich die Antwort. Es ist aber in einem Ihrer Koffer ein Revolver gefunden worden. Das ist richtig. Mit diesem Revolver ist in Belgrad ein Attentat verübt worden. Ich habe ihn in der Türkei geschenkt erhalten. Haben Sie den Schuss gehört, der Ihre Schwiegermutter tot zu Boden gestreckt hat? Ich verweigere auch hierüber die Antwort. Nun, Angeklagter, ich frage Sie noch einmal. Bekennen Sie sich schuldig? Sie müssen doch selbst aus reinen Menschlichkeitsgründen sich sagen, dass Ihr Verteidigungssystem Sie stark verdächtig macht. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Ende von Abschnitt 25.